Der südkoreanischen Internetzeitung Minsungha Seori zufolge überfiel die faschistische Polizei Südkoreas am 26. Juni gewalttätig den Sitzstreik der Hinterbliebenen der Opfer des Untergangs des Schiffes Seoul für die Klärung der Ursache der Katastrophe vor dem Hauptregierungsgebäude. Als Protest gegen die Gewaltanwendung der Polizei veröffentlichten der Familienrat vom 16. April und der Verein vom 16. April eine Erklärung. Die Teilnehmer des Sitzstreiks veranstalteten an dem Tag eine Kerzenkundgebung. Auch die südkoreanische Internetzeitung Minsungha Seori prangerte am 27. Juni in einem Artikel das Regime an, das erbarmungslos den Sitzstreik der Familienangehörigen der Opfer mit der Forderung nach der Ermittlung der Ursache des Schiffsbruchs niedergeschlagen hatte.